Sie lieben den Hund, das Pferd, die Katz, doch treten die Ameise achtlos platt. Sie streicheln das Fell, sie loben das Tier, doch sehen die Spinnen nicht als Teil von hier. Sie pflanzen Blumen, doch fällen den Baum. Sie reden von Liebe, doch lassen kaum Raum für das, was krabbelt, fliegt oder schweigt, für das, was lebt und sich nicht zeigt. Alles lebt, nicht nur, was uns gefällt. Jede Wurzel, jeder Flügel, jedes Fell. Nicht nur das, was süß ist, laut und nah. Auch das, was still ist, ist einfach da. Ein Vogel stört das Stadtbild heut. Ein Käfer wird zum Ungeziefer geweiht. Ein Moos wird weggebürstet schnell. Ein Baum gefällt, weil er nicht mehr gefällt. Doch wer entscheidet, was Leben wert? Wer hat gezählt, wer zählt verkehrt? Wenn alles Leben aus demselben Licht, warum sieht man's dann oft nicht? Ich seh das Leben in jedem Blick, in jedem Blatt, in jedem Tick. Ich hör das Herz in jedem Ton, auch wenn es klingt wie bloßer Lohn. Ein Tropfen taucht auf einem Blatt, ein Käfer ruht im Morgenstatt. Ein Pilz wächst leise, kaum gesehen, doch trägt ein Netz, das wir nicht verstehen. Wir bauen Wege, Mauern, Stein, doch trennen uns vom echten Sein. Denn wer nicht sieht, was unterliegt, verliert das Band, das alles wiegt. Und wenn wir lernen, still zu gehen, nicht alles gleich zu übersehen, dann wird die Welt vielleicht verstehen, dass alles lebt und will bestehen. Alles lebt, nicht nur was uns gefällt. Jede Wurzel, jeder Flügel, jedes Fell. Nicht nur das, was süß ist, laut und nah. Ist einfach da. Und wenn du gehst, geh achtsam hin, denn unter dir beginnt dein Sinn. Nicht alles ruft, nicht alles schreit, doch alles lebt in seiner Zeit.